Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Sie hören uns auch im Internet auf die Adresse www.radiodarmstadt.de wiederfinden. Natürlich live. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau, Stimme der Architektur. Ich bin Arsalan Damghani und mein Gast hier im Studio, Pedro Abeo. Hallo. Wir sind eine Gruppe von Architekturstudenten aus Technischen Universität Darmstadt und in unserer Sendung geht es um Architektur und Städtebau in Verbindung mit anderen Gebieten wie zum Beispiel Musik, Malerei, Film und. Aber diesmal haben wir das Thema Architektur bzw. Städtebau in Verbindung mit dem Begriff Musik. Es war das Lied die Mexican von der Gruppe Babe Ruth. Die englische Musikgruppe Babe Ruth war in den 70er Jahren beschäftigt. Und ihr eigentlicher Erfolg erreicht hauptsächlich in Nordamerika. So viel über dieses Lied. Also, Sie hören Stimme der Architektur. Und Stimme der Architektur stammt von einem studentischen Projekt, Cidadania-Projekt, das heißt diesem Projekt Cidadania. Und unser Projektleiter Pedro Abeo aus Portugal. Und muss ich eine Frage stellen. Was ist eigentlich Cidadania-Projekt, Pedro? Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern. Mhm. Cidadania bedeutet Bürgerschaft, aus Stadtbürgerschaft auf Portugiesisch. Und das Projekt ist ein Projekt aus dem Fachbereich Architektur und versucht, verschiedene Fachbereiche zusammen zu verknüpfen, um ein interdisziplinäres Arbeit darzustellen. Und zwar, wir bauen ein Event auf, wo Darmstadt als Organismus betrachtet wird, die Probleme, die Grenzen der Analogie und auch die Lösung, auch wenn utopisch sind, darzustellen. Aber wir werden das darstellen, nicht nur einfach auf Papier und auf Modellen, wo nur Architekten verstehen, sondern wir werden es darstellen in einem Event, in einer Show, für alle Bürger, für alle Menschen. Und zwar, es wird im Staatstheater stattfinden, am 10. und 11. Oktober dieses Jahres im Rahmen der Architektursommers. Und wie sollte diese Veranstaltung aussehen? Das ist eine Show, eine Musikveranstaltung oder wie soll ich denn das verstehen? Also es ist eine interdisziplinäre und vielschichtige Veranstaltung. Zum Beispiel die Akademie für Tonkunst ist auch dabei, wo der Komponist Martin Sadowski Musik für dieses Projekt komponiert. Das heißt, dieses Event wird nicht nur Architektur zu sehen haben, sondern auch Musik, Film, Theater, Licht, Räumlichkeit, Änderung und so weiter. Also die Musik ist eigentlich die einzige Thema bei euch, sondern auch andere Sachen, zum Beispiel Licht und Theater. Und ich habe auch bemerkt, dass ihr beschäftigt euch viel mit Story. Genau, Storyboard, ja. Wir haben jetzt angefangen, ein Skript zu erstellen, wo 5 Themen erläutert werden. Zum Beispiel auch Sicherheit oder die Geschichte von Darmstadt. Und es wird auch, also die solche Themen werden auch dargestellt in dieser Aufführung. In einer Storyboard, natürlich Storyboard ist jetzt der Anfang, danach kommt dann die Theater, die Aufführung. Aber zurück geht zum Thema Musik und Städtebau. Was haben die Architekturstudenten bei der Projekt Cidadania, oder wie spricht man das? Cidadania, über dieses Thema geleistet. Wie haben sie sich dann mit diesem Problematik, also... Mit der Musik? Ja. Also erstmal praktisch gesehen von der Zusammenarbeit zwischen der Fachbereich Architektur und der Akademie für Tonkunst ist es zu bemerken, dass Studenten von Architektur und Studenten von der Akademie sich treffen und zusammen das Projekt aufbauen. Das heißt zum Beispiel, wir treffen uns fast jeden Freitag und proben wir in der Akademie nicht nur einfach Studenten von der Akademie, sondern auch Studenten von dem Fachbereich Architektur, die auch amateurmäßig oder nicht Musik machen und spielen können. Also wie hast du diese Verknüpfung mit Akademie für Tonkunst erstellt oder wie hat das entstanden? Also bist du zu Akademie für Tonkunst gegangen und hast du gesagt, hallo, ich habe eine tolle Idee? Ja, genau. Genauso, ja, einfach angerufen, E-Mail geschrieben, getroffen und das Projekt vorgestellt. Und das hat sich aufgebaut, Interesse bestand. Und wie bei allen anderen verschiedenen Fachbereichen, es ist langsam. Natürlich mit ein paar Schwierigkeiten, Erfolge auch, ist jetzt in diesem Zeitpunkt bis jetzt gegangen. Ja, das ist interessant. Und Martin Sadowski, spricht das richtig? Martin Sadowski, ich hoffe es ja. Der ist dein Ansprechpartner in der Akademie. Genau, er ist für die Musik verantwortlich, für die Komposition. Mittlerweile sind wir, zum Beispiel, wir haben jetzt ein Ensemble, der heißt natürlich Cidadania Ensemble. Ja. Und da sind Stücke schon komponiert von Martin. Wir sind zurzeit zwischen 15 und 20 Musiker, die werden auch live auftreten in dieser Stadttheateraufführung. Am 10. Oktober. Genau, um 11. Es gibt auch eine Stadtgeräuscheaufnahme, die wir letzte Sommer gemacht haben. Wir sind durch die Stadt gelaufen und mit einem Aufnahmegerät und haben Geräusche von Darmstadt aufgenommen. Und diese Geräusche wurden von Martin interpretiert und in eine Komposition umgesetzt. Wir wollten eigentlich ursprünglich Martin Sadowski auch heute als Gast in unserem Studio haben, aber zeitlich haben wir das nicht geschafft. Aber kannst du vielleicht ein bisschen über diese Heranweise, wie Martin eigentlich die, also das ist ein bisschen schwer zu verstehen, dass die Musik über eine Stadt, ist das Musik über eine Stadt über Musik oder Musik der Stadt? Ist mehr Architektur und Musik, würde ich sagen. Oder auch vielleicht Städtebau und Musik. Wir müssen noch denken, dass Musik so wie Architektur sehr mathematische Fächer sind. Ja, wenn man sagt, ja, Mathematik in Musik, das ist, oder Mathematik in Architektur, was hat für Verbindung Architektur und Musik? Zum Beispiel Goethe erzählte damals von seiner italienischen Reise aus Rom. Das Spiel der Linien der vielfachen horizontalen und tausend vertikale Linien hätten im Geist und Auge entzückt wie eine stumme Musik, sagte er. Oder zum Beispiel Schelling, der Philosoph, empfand Architektur als eine erstarrte Musik und Schopenhauer hat geglaubt, Architektur ist gefrorene Musik. Gibt es auch eine Diplomarbeit von einem Architekturstudent mit demselben Titel, gefrorene Musik, sehr interessant. Also gefrorene Musik? Also klingt ein bisschen traurig. Ja, wobei es gibt schon mittlerweile Arbeiten, wo man beweist, dass Architektur nicht nur, also beweist, oder dass man versucht, Architektur nicht nur als gefrorene Musik, sondern das sagt man, Musik ist, hat einen gewissen Ablauf, ist dynamisch und ist auch Architektur auch so. Es gibt auch Gebäude, die auch so entstanden sind. Ja, das ist sehr schwer. Deswegen hören wir ein zweites Lied. Ja, Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Die Stimme der Architektur heißt unsere Sendung und bei mir als Gast im Studio ist Pedro Abeo, Projektleiter von Projekt Cidadania aus von Technischen Universität Darmstadt. Also wir sind beim Thema geblieben, gefrorene Musik. Ja. Sollte die Architektur sein. Hat ja auch der Bürgermeister von unserer Darmstadt bei der Eröffnung von Darmstadium das auch gesagt. Oh, interessant. Und wie ist das dann, die Beziehung zwischen Architektur und Musik? Wie ist es entstanden? Vielleicht? Ja, dazu muss man vielleicht auch zurückgreifen, Harmonie und wenn man so, oder auch mit der pädagogischen Gedanken, neue Gedanken damals mit über die Harmonie. Also die wesentlich neue pädagogische Gedanke bestand darin, dass der Harmoniebegriff als mathematische Regelmäßigkeit gefasst werden sollten. Und die vorher eine allgemeine Harmonievorstellung konkret als Ordnung von Zahlen und Proportionen zu verstehen sind. Also muss man auch denken, zum Beispiel jetzt Zahlenverhältnisse. Wie hören wir eine Seite, die schwingt? Und wenn die Hälfte greift, dann ist 1 zu 2 die Verhältnis. Da hörst du die Oktave drüber. Also man kann die Harmonie erkennen und dann... Harmonie ist aber also die Schwingung. Harmonie, ja, ist was anderes. Harmonie ist ein griechisches Wort und bedeutet so viel wie Anpassung, Verbindung oder Verknüpfungen, Vereinigung von verschiedenartigen oder entgegengesetzten Dingen zu einer geordneten Ganzheit. Aber was ich dir sagen wollte, ist zum Beispiel, wenn du eine Seite zur Schwingung hast und zum Beispiel der A 44 Hertz und dann hörst du zu der Oktave drüber, dann hast du ein Verhältnis 1 zu 2. Ist genau eine Seite, eine Gitarre zum Beispiel, leer gespielt und dann drückst du in der Mitte, hast genau die Doppelhöhe. Und das ist 1 zu 2 Verhältnisse in Oktave. Aber eine Quinte hat eine Verhältnis 2 zu 3 oder eine Quarte 3 zu 4. Und diese Verhältnis könnte man auch in der Architektur oder kann man und macht man auch einsetzen. Hat man auch, es gibt viele Werke, die das angegriffen haben. Zum Beispiel hat mit Vitruv angefangen. Vitruv hat angefangen zu merken, diese Proportion und dieser Zusammenhang, und hat angefangen, Sinnvolles, eine Gebäude so einzusetzen, sodass solche Verhältnisse entsprechen. Kann sein, dass auch diese Verhältnisse haben auch mit unserem Sinn für Schönheit etwas zu tun. Das heißt, wenn diese Verhältnisse stimmen, dann empfinden wir auch diese Musik, die Musik oder Architektur als schön. Ja, genau. Das hat auch Alberti und Palladio bei der Harmonie auch so verstanden. Und die haben noch gesagt, also wenn sowas, solche Proportionsregeln als angenehmen Tönen klingen könnten, ja, dann sollten auch die Zeugen von Schönheit garantieren. Und dementsprechend auch in der Architektur. Also eine Garantie für Schönheit. Schönheit, wobei das ist schon gefährlich, das anfangen zu sagen, aber das war die Palladius und Albertis Theorie auch daran. Ja, das würde ich nicht verallgemeinen für allen Themen. Nee, wobei die Symmetrie auch ist zum Beispiel ein Zeichen der Schönheit, auch bei dem menschlichen Gesicht. Oder Symmetrie war auch für Architektur lange Zeit, wenn man Palladius-Werke auch sieht, eine starke Zeichen der Schönheit. Jetzt ist es nicht mehr, aber man kann auch so interpretieren, auch bei der Harmonie, dass die Harmonie strebt sich immer nach, oder sagen wir so, diese Harmonie strebt sich immer nach einer Auflösung zu einer Harmonie am Ende. Und ja, zum Beispiel, wenn man ein Gebäude sieht, die etwa komisch ist oder etwas, die unruhig ist, am Ende sehen wir, dass es doch eine Harmonie entsteht, eine Auflösung. Und die Ruhe geht zu Ruhe. Aber keine Kleinigkeit, also keine kleine Störung bei diesem Harmonie kann man nicht ertragen. Also kannst du nicht sagen, dass... Also ich würde sagen, wenn ein Gebäude total harmonisch aussieht, nicht harmonisch, sondern wie du gesagt hast, diese Symmetrie, wenn ganz stimmt, dann denkt man halt auch, dass... Also für mich ist es ein bisschen langweilig manchmal. Ja, das stimmt auch. Zum Beispiel beim Damenstadion, jetzt in Darmstadt. Mhm. Ich finde, also für mich ist der schönste Teil von dieses Gebäude... Toiletten. Das auf jeden Fall. Aber die Wand, die alte... alte Mauer. Alte Mauer, rausgekommen ist. Soweit ich weiß, es war fast ein Zufall, ne, dass es so entstanden ist, oder... Ich weiß nicht genau. Okay. Na gut. Und zurück unser Thema. Haben die Musiker bei eurem Projekt die Architekten beeinflusst in irgendeiner Weise? Also, oder das war immer ein Geben von der Seite von Architekten? Ob die Musiker die Architekten beeinflusst haben? Ja. In gewisser Maße schon, klar. Weil auch ein Teil des Ablaufs abhängig ist von der Musik. Da muss wir uns auch anpassen, was wir auch sagen und erzählen möchten. Aber auch, wir treffen uns auch im Fachbereich Architektur jeden Dienstag Und ab und zu kommen auch Musiker zu uns und teilen, werden mitgeteilt in dem ganzen Gespräch, wie das funktionieren sollte. Und natürlich geben sie auch ihre künstlerische Meinung dazu und auch ihre räumliche Darstellung von einem Raum, von der Stadt und so weiter. Okay. Wir haben auch hier eine Attraktion heute. Jetzt kommt ein bisschen schwieriges Teil unserer Sendung. Hier ist ein bisschen Konzentration und Geduld vielleicht hilfreich. Ja, als Attraktion haben wir hier eine CD gemacht von Herrn Klaus Hammelschar, der ich durch einen sehr guten Freund von mir kennenlernen durfte. Herr Hammelschar nimmt in diesem CD und andere CDs, zum Beispiel die CD über China, Geräusche von städtischen Räumen auf. Der hat auch dabei einen Trick, selber gesehen, der hat ein Mikrofon in seinem Headset und er läuft einfach selbst in diese Räume und die Geräusche werden so aufgenommen. Bei dieser CD-Fahrt in den Iran hören Sie etwa 10 Minuten von Geräuschen. Er schreibt selbst Wohngebiet und Hauptstraßen im Norden Teherans. Dann Strich nächtlicher Aufruf zum Gebet. Und dann hören Sie Landstraße frühmorgens, dann Bauarbeiter und ein kleiner Bach am nördlichen Rand der Stadt. Also vielleicht können wir auch am Ende das Geräusch von, er schreibt, Schulmädchen vor dem Schahpalast, also Königpalast, hören. Wobei zeitlich bin ich mir nicht ganz sicher. Na gut, hier die CD, Fahrt in den Iran von Klaus Hammelschar. Ja, das war die CD Fahrt in den Iran. Danke für Konzentration. Und, das klang so wie der Dammbach, der kleine Fluss, der in Zukunft in Darmstadt zu sehen wird, vor dem Darmstadion auch. Also der Dammbach. Du meinst, dass von da muss man auch so eine Geräuschaufnahme machen? Genau, genau, so. Ja, das war die CD von Klaus Hamlischer. Geräusche aufgenommen in den Iran. Im Iran. Okay, zurück zu unserem Thema. Ist Pedro diese Musik und Architektur im Technischen Universität Darmstadt, Fachbereich Architektur, ist das zuerst einmal, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt? Nein, das ist, wir erfinden nichts Neues, sondern also wir machen einfach was wir für gut finden. Es gab schon viele Arbeiten, unter anderem von der Professor Becher am 85. Musik und Architektur können mit ihren verschiedenen Formen Ausdruck einer gleichen Struktur sein. Und er wollte, die waren Aufgaben 85, die haben Raumkunst wird dann Zeitkunst. Und die haben das Projekt, haben der C-Moll-Stück von der Volte-Barrette Klavierstück von Bach ausgewählt. Und die Darstellung hat gezeigt, dass das Musikwerk als rhythmische Gliederung dienen konnte. Das Volte-Barrette Klavier stellt ein Gipfel abstrakter architektonischer Kompositionskunst dar. Die bei den Studienarbeiten entstandenen Arbeiten sind quasi dreidimensionale Modelle des Musikwerks, jedes einzeln geprägt von der jeweiligen Empfindung des Hörers. Also wir sind und wir werden auch nicht die Ersten oder die Einzigen sein, die die Musik und Architektur verbinden. Und die Erfahrungen, die Studenten von Professor Becher damals gemacht haben, werden auch von euch in irgendeiner Weise vielleicht hilfreich sein, für euch hilfreich sein, oder wie, oder macht ihr eure eigene Erfahrung? Eine Mischung aus beiden. Wie immer, wenn man versucht, ein Thema wiederzugreifen, also wir sind schon mittlerweile über 20 Jahre her, man muss greifen, was entstanden wurde, was gemacht wurde, aber auch was Neues zu entwickeln oder was auszubessern. Die Musik ist Zeit und Raum wie die Architektur, sagte Corbusier in seiner Zeitschrift Esprit Nouveau. Und es bringt uns gar nichts, einfach Architektur als rein Bauwerke zu betrachten und isoliert von alle anderen Fachbereiche zu sehen. Es ist einfach interdisziplinär. Architektur und Musik sind auf jeden Fall verbunden. Es gab zum Beispiel mehrere Werke. Es gab der Architekt Yannis Xenakis, ein griechischer Architekt, der vorher auch Corbusier gearbeitet hat. Der hat ein ganzes Gebäude für ein Expo gebaut nach Musik. Musik, es war ist eigentlich ziemlich kompliziert. Ich kann nicht verstehen, wobei ich schon darüber viel gelesen habe. Aber kompliziert ist allerdings. Ja, und wie beeinflussen eigentlich die Räume den Klang? Ja, das kann man auch als akustisch empfinden oder benennen. Wir müssen uns darüber klar sein, dass das Ohr besser abgestimmt ist als das Auge. Abweichungen im Bereich der Musik werden eher als störend empfunden, die das Auge im gleichen Maße noch toleriert. Die erste Sache zum Beispiel, Wobei ich denke, dass es hängt davon von Betrachter oder Hörer ab, wie genau er das raushören kann oder raussehen kann. Ja, das weil auch du als Musiker kannst du vielleicht besser Sachen raushören, die nicht so. Ja, aber das ist ja auch zum Beispiel, wenn du ein Musikstück hörst und dann Geräusche hörst. Also man kann schon immer interpretieren, dass das Geräusch oder als Musik. Auch in unserer Welt. Natürlich, wo ist die Grenze? Musik und Geräusche. Es gibt auch Geräusche, Kompositionen, Musikstücke. Machen wir das auch. Theoretisch ist ein Ton entsteht, wenn es sauber, die Frequenz sauber ist. Aber ein Geräusch ist eine Mischung aus verschiedenen Frequenzen, die dann nicht mehr eine saubere Frequenz entstehen. Deswegen empfinden wir uns als Störer und nicht mehr als Musik, jetzt theoretisch. Aber was ist eigentlich störend in der Musik, wenn was vorkommt? Ist das diese unharmonische Teilen oder ist das mehr Frequenzen, die vielleicht nicht stimmen? Also die Frequenzen, die zusammen sind und dann, dass man nicht erkennt als Einzel, aber auch, wie du gesagt hast, ist fast eine Modesache. Man muss auch sehen, in der Geschichte unserer Zivilisation, im Mittelalter galt eine Terz zum Beispiel als Teufelsintervall. Ja. Heute ist ein Terz eine die, also ja, gibt's auch perfekteste. Das gibt es auch in der Architektur, so eine Teufel. Natürlich. Der Terz, also dieser Abstand, dieser Verhältnisabstand, wie wir schon eben gesprochen haben, gibt es häufig. Also es gibt auch Architekten, die Gebäude gemacht haben nach dieser Verhältnis, zum Beispiel die Säuleanordnung. Oder es gab auch Architekten, die zum Beispiel Kirche gebaut haben, wo die Säulen eine Stimme waren, mit ihren Verhältnissen, und die Verzierung obendrauf waren die zweite Stimme. Andersrum wurde auch gemacht, jetzt fällt mir der Name nicht, aber es wurde schon umgekehrt gemacht. Es gab schon eine Kirche, ich glaube es war in Italien, wo ein Komponist Musik nach dieser Kirche gemacht hat. Und wie gesagt, auch die Säuleanordnung oder die Fensteranpassung, Verhältnis von den Gebäuden herauszufinden und damit auch Stimme erzeugen und damit Musik zu komponieren. Hm, interessant. Jetzt zurück zu vielleicht Projekt Cittadania. Wie ist das eigentlich bei diesem Veranstaltung, das ihr gehabt habt, es hieß, kann man die Musik malen? Wie kommt sie zustande? Das war eine Veranstaltung letztes Jahres, Ende letztes Jahres, und wir haben Musik gehabt, Live-Musik in der Fachbereich, und dazu haben Zeichner und Architekten gehört, in verschiedenen Ecken, nicht nur gesehen die Musik, sondern auch gehört, hauptsächlich, und dazu interpretiert in Zeichnungen. Natürlich kommt auch die Frage, ja, das klingt sehr gewagt, ist es auch, aber es ist eigentlich ein Versuch, wie alle andere versuchen. Ja, wir haben die Architekten das gefunden. Wo habt ihr das eigentlich gemacht? Das war im ein geschlossenes Raum? Oder? Ja, das war öffentlich. Ja. Das konnte jeder Teilnehmer, und es gab auch zahlreiche Teilnehmer. Hm. Und bei diesem Musikstück, das Martin Sadowski das schreibt, wer spielt eigentlich diesem und wer spielt was? Ja, also es ist ziemlich bunt, der Ensemble. Es gibt Saxophon, E-Gitarre, akustische Gitarre, Bouzouki. Bouzouki ist ein griechisches Saiteninstrument. Kontrabass, Cello, Akkordeon, Flöte, Gesang, Dudelsack, Santur. Santur ist ein persisches Instrument, aber ich glaube, da weißt du besser, was es ist. Und Schlagzeug wird es auch kommen, ist noch ein Plan. Untereinander, aber das ist jetzt, fällt mir jetzt spontan so. Und wie klingt die Musik? Also ja, super. Sonst wir haben momentan leider keine. Das sollte auch keiner geben, weil man sollte zum Staatstheater dann kommen. Oh, das wäre eine Überraschung. Ja, natürlich. Am 10. Oktober und 11. Oktober. Ja. Na gut. Und Dudelsack, du kennst dich, glaube ich, mit Dudelsack. Kannst du vielleicht ein bisschen. Also ich finde Dudelsack ein bisschen. Okay. Nee, ich will nicht was sagen, aber sieht ein bisschen witzig aus. Dudelsack, Bagpipe auf Englisch, Gaita de Foles auf Portugiesisch. Es ist ein uraltes Instrument im Mittelalter, sehr verbreitet. Wer nicht kennt, ist es so ein Instrument mit so einem Spielpfeife, so wie eine Flöte am Ende. Ich dachte immer, das kommt aus Schottland. Ja, du weißt es wenig. Der kommt nicht aus Schottland. Es kommt portugiesischer Stolz. Nein. Es kommt vielleicht auf dein Land, auf deinen Raum, auf mesopotamischem Raum. Oh. Die Portugiesen haben es auch, sind auch die besten. Die Schottische haben es natürlich sehr weit verbreitet, aber auch durch Hollywood und die ganze Werbung In Schottland kam der Dudelsack theoretisch aus Italien von Emigranten, das ist schon ein paar hundert Jahre her. Ja. In Italien gibt es auch Dudelsack, heißt Zampogna. Und in Deutschland gibt es auch Schäferpfeife oder Dudai zum Beispiel. Und was ist ein großer Unterschied zwischen diesen Instrumenten? Also die Stimmlage, die Lautstärke, die Griffweise, der Klang, natürlich der Klangfarbe. Und gibt es Probleme, wenn du zum Beispiel Dudelsack spielst, wenn dabei auch andere Instrumente spielen? Ja, klar, weil die Lautstärke unterschiedlich ist, aber das ist auch genau wenn man einen Raum hat oder akustisch redet. Natürlich hat die Elektronik jetzt eine wichtige Rolle gespielt in heutiges Leben, weil deswegen ist auch fast so ein Instrument wie Dudelsack ausgestorben, weil die Musik sehr leise, so Kammerspiel geworden ist. Also Dudelsack und Elektronik haben nichts miteinander zu tun. Es gibt auch viel mit Elektronik und das wollte ich meinen. Also es gibt seit der Erfindung zum Beispiel von elektronischer Verstärkung und Verstärkung allgemein, kann man eigentlich Instrumenten wie ein Cello und ein Highland Pipes, also schottischer Dudelsack zum Beispiel, kombinieren, wobei die Lautstärke sehr unterschiedlich sind. Und da kommen wir auch zum Beispiel zur Akustik von einem Raum. Ja. Also die Verstärkung muss da geben, um das zu ermöglichen. Der Raum nimmt sowas auf und deswegen dieser ganze Bereich Akustik, Materialien. Das ist die erste Frage, wenn ein Musiker in einen Raum begibt. Er sagt, was für Qualitäten, für Eigenschaften dieser Raum hat. Er achtet sofort auf sowas. Und das muss man auch klar sein für Architekten oder für uns. Das ist sehr wichtig, die Qualität, Akustikqualität deines Raumes sehr wichtig ist, nicht nur von uns, für uns Wohlbefinden, aber auch für die Musiker und vor allem hier im Studio, auch wenn man in einem Studio ist, ist auch wichtig. Ja, wenn also zum Beispiel ihr Zuhörer jetzt bei unserer Sendung uns hört, es verändert auch ihren Raum, hoffentlich hört es auch angenehmer, dass wir nicht vielleicht hallig, wenn es keine Möbel da sind, dann wird es hallig, das ist nicht so angenehm, es klingt dann kalt auch und undeutlich. Wenn etwa mehr Möbel da sind, dann nehmen die Möbel auch die Frequenzen auf. So wie auch wenn mehr Menschen auch in einem Raum da sind, dann natürlich, dann ist auch die Frage bei Veranstaltungen, oh, ist zu laut, können Sie leise drehen oder so weiter. Ja. Oder Echo, die Frage von Echo, ja, das, was du gerade gemeint hast. Zum Beispiel, es beeinflusst auch die Musik. Bach konnte nicht, wurde auch nicht bestimmte Stücke komponieren können, wenn er zum Beispiel nicht es in ein Orgel in einer Kathedrale gemacht hätte, wo eine bestimmte Klangeigenschaft gäbe. Interessant. Das ist vielleicht auch ein interessantes Thema. Warum zum Beispiel sakralische Architektur so unterschiedlich ist? Zum Beispiel in einer Moschee ist es bestimmt anderes. Ich habe schon erlebt, dass der Imam, der sitzt irgendwo in dieser Moschee und der redet, und der wurde so gebaut, dass diese Stimme, und das natürlich ist es in einer Kirche ganz anders, weil du baust, man baut das für eine, also dem Orgel wird, der muss da platziert werden, und das ist ganz anders. Mhm. Interessant. Ja. Ich habe auch hier eine Partitur von Ensemble Cittadania. Da steht auch, glaube ich, 1, 6, ungefähr 10 Linien. 10 Stimmen, ja. 10 Stimmen. Und ich habe keine Ahnung. Und da steht auch Dudelsack. Ja. Du magst Dudelsack sehr. Nee, weil du das spielst. Deswegen, das sieht so aus. Ist das, hast du ein Problem mit, also wenn du das nicht so, aber wenn du das spielst, die Lautstärke, was machst du denn? Es gibt unterschiedliche Dudelsäcke, wie gehabt. Es gibt ziemlich laut Dudelsäcke, aber auch etwa lauter. Meine ist so ein Dings. Ja. Bei den Proben macht es natürlich schwieriger, besonders in der Akademie, weil die alle sehr gewohnt auf Kammerspiel und alle sehr leise zu spielen. Und ich trete da auf als der Beast mit seinem gewaltigen Instrument. Aber das muss man sich dran gewöhnen und vielleicht, also wir werden auf jeden Fall Verstärkung benutzen. Muss auch. Also Sachen. Verstärkung benutzen. Also muss auch sagen, mit Architektur und Räumlichkeitempfindung oder zum Beispiel das Entstehen von des Radios in der 20er hat die ganze Räumlichkeit in die Häuser von den Menschen geändert. Die haben plötzlich eine Stimme, einen Raum gehabt mit Musik von außen und die ganze Kultur von, also die Leute haben darüber gesprochen. Das war sehr stark und zum Beispiel auch 1979, die Firma Sony hat Walkman entwickelt. Und plötzlich könnte man in eine Stadt durchlaufen und Musik hören oder ein Hörbuch. Ja. Und man denkt nicht darüber nach, aber das war eine unglaubliche Veränderung. Das heißt, die Rolle von Stadt, wird ein bisschen übernommen von diesem Technologie. Das heißt vor allem anders interpretiert. Ja. Ich kann einfach durch die Stadt laufen und Geräusche von einer iranischen Stadt hören in Darmstadt. Ne? Und das ist verwirrend, oder kann ich schon? Ja, was ich aber gemeint habe, ich meine, dass das dann nicht unbedingt es gibt eine Beziehung zwischen das, was du hörst und der Raum, wo du denn bist, also dass diesem Echo diese Abtrennung, und, ja, das ist eine Abtrennung. Das heißt, du sitzt in einer Kirche und hörst eine Musik, das klingt, als ob du auf einer Wiese bist. Das meine ich. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen katastrophal für die Architekten. Nein, das ist noch eine Möglichkeit. Also die Welt des Klanges ist auch ein interessantes Werk und auch da kann man auch hören, dass Klänge überall zu hören sind, auch ein Raum hat eine bestimmte Frequenz, jedes Material hat seine Frequenz und das könnte man hören, theoretisch. Also wir hören von einem bestimmten Spektrum von Frequenzen, wir hören überhaupt nicht alles, ganz klein, ganz wenig, von glaube ich 16 Hertz zu 2000 Hertz oder 20.000, na gut. Und das heißt, in diesem Raum jetzt, in diesem Studio, wenn wir still wären, würde noch Klänge geben, oder das Radio überhaupt, sind auch durch Frequenzen gesendet, die wir gar nicht hören. Das muss dann erhöht oder erniedrigt, ich weiß es nicht. Das heißt, du willst sagen, vielleicht erzeugst du Geräusche, die wir gar nicht hören? Ja, aber zum Beispiel, ein Raum hier, der still wäre, ja, und jetzt plötzlich können wir eine andere Frequenz anfangen, oder an Musik oder was anderes, würde den Raum ändern auch, mitschwingen lassen oder einfach einem Gefühl erzeugen oder eine Räumlichkeitänderung. Wenn ich eine jetzt räumliche Empfindung. Das ein Basston ist ganz anderes als ein quietschender Höheton in einem Raum. Und interessant. Ja, und unsere Sendung geht langsam zu Ende. Zuhörer sind auch. Ja. Am Karfreitag um 18 Uhr hören Sie die Sendung Kulturkalender von Kulturredaktion. Also wir sind auch von Kulturredaktion. Sie können uns auf jeden Fall jede dritte Mittwoch auf 103,4 MHz hier im Radio Darmstadt hören. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.radiodarmstadt.de wiederfinden. Unsere Techniker und liebe Techniker war Christian Knölke, auch wiederum von Kulturredaktion. Und wir müssen langsam das Studio aufräumen für die Sendung Alltag und Geschichte von den gleichnamigen Redaktionen. Jetzt hören wir ein Lied von Gruppe Ham Pai, britische Rockband in 70er Jahre. Britische Rockband? Ja. Das Lied Roadrunner. Ha ha ha ha ha!